Kriege. Ja. Vielen Dank. Vielleicht bis gleich. So, das war's dann heute Abend. Ich danke Ihnen alle für Ihr Kommen. Technische Leitung, Uli. Organisation und Teamarbeit, Rainer Kuri. Leitung des Ensembles, Eddie Pachanga. Ich glaube, ich bin hier unerwünscht. Wiedersehen.